Vor etwa eineinhalb Jahren nun, an einem trüben Wintermorgen, stellte Signor Cacciavillani seinen Wagen in einer Seitenstraße ziemlich weit von seinem Büro ab. Als er etwa 200 Meter zu Fuß gegangen war, hörte er hinter sich rasche Schritte und dann die Stimme eines Unbekannten. »Sie haben Ihre Wagenlichter angelassen.« Und dann hatte der Fremde schon wieder kehrt gemacht und war eilig weggegangen. Cacciavillanis erste Reaktion war, natürlich, die Frage, wie will mich der hineinlegen? Was hat der vor? Aber der andere schien kein weiteres Interesse an ihm zu haben und war schon zwischen den zur Arbeit hastenden Menschen verschwunden. Cacciavillani stand ratlos da oder, genauer gesagt, es war ihm zumute, wie vielleicht einem großen Forscher, der im Teleskop, Mikroskop oder Reagenzglas eben etwas entdeckt hat, das der bisherigen wissenschaftlichen Auffassung glatt widerspricht. Was hat dieser Mensch bloß davon, mir, einem völlig Unbekannten, nachzurennen und mir zu sagen, dass ich die Wagenlichter nicht gelöscht habe? Und gleich darauf erinnerte er sich, wie er gelegentlich geparkte Autos mit versehentlich angelassenen Lichtern gesehen hatte und wie der Gedanke an den Ärger des Besitzers, der spätabends mit leerer Batterie dastehen würde, einen Funken Schadenfreude in sein sonst so freudloses Dasein gebracht hatte. Was Cacciavillani zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, war, dass die Anständigkeit jenes Unbekannten ihm die Regeln eines ganz anderen Spiels aufgezwungen hatte. Als er aber nachdenklich zum Wagen zurückging, um die Lichter zu löschen, hatte er das undeutliche Gefühl der Verpflichtung, das ihm völlig neu war. Ein Gefühl der Verpflichtung gegenüber irgendeinem anderen Menschen in ähnlicher Lage. Vorläufig blieb es latent. Das wirklich entscheidende Ereignis trat Monate später ein. Da fand er eine recht gut gefüllte Brieftasche. Offensichtlich enthielt sie den Wochenlohn des Besitzers und rieb sich die Hände vor Freude über diesen unerhofften Gewinn. Und ausgerechnet da musste er an den Unbekannten denken, der ihm nachgelaufen war. Und auf einmal ging es nicht. Er saß da, starrte auf das Geld, auf die Carta d'identità des Verlierers, auf ein paar armselige Fotos, und da raffte er alles zusammen, stieg in seinen Wagen und fuhr hin auf die andere Seite von Finimondo. Der Mann lebte in einem schäbigen Haus allein und wollte zunächst seinem Glück nicht trauen, als Cacciavillani ihm die Brieftasche hinlegte, kurz erklärte, wo er sie gefunden hatte und dann zu seiner eigenen größten Überraschung auch noch Vergnügen daran fand, die Annahme des Finderlohns zu verweigern, die der andere ihm ohne große Begeisterung zahlen wollte. Nun traf sich, dass der Verlierer selbst ein Nullsummenspieler war. Fantastisch, sagte er sich, als Cacciavillani abgefahren war. Ich hätte nie gedacht, dass ich meine Brieftasche in ein paar Stunden wiederhaben würde. Aber, ehrlich gesagt, so blöd müsste ich einmal sein und gefundenes Geld zurückgeben. Hierin irrte er, denn ohne es zu wissen, hatte Cacciavillani ihm nun seinerseits die Regeln jenes merkwürdigen Spiels aufgezwungen. Und als sich das nächste Mal in seinem Leben eine vergleichbare Situation ergab, war auch er so blöd. Die Moral von der Geschichte? Der Unbekannte hatte anscheinend eine Kettenreaktion ausgelöst, da die Sache eben nicht bei Cacciavillani und dem Mann mit der Brieftasche Halt machte, sondern sich trotz zahlreicher Rückfälle der beiden weiter fortpflanzte. Ja, Amadeo Cacciavillani begann diese Form des Gewinnens und der Macht über die anderen langsam sogar Spaß zu machen.